Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Die beste Rechtleitung ist diejenige von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt letztendlich zur Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr hervorgehen mit vergebenen Sünden, mit gestärktem Iman und mit vermehrtem nützlichen Wissen. Allah ist derjenige, der zu imstande ist. Deswegen bitten wir ihn darum. Liebe Geschwister, erstmal herzlich willkommen. Möge Allah Azza wa Jal euch belohnen für jeden Schritt, den ihr gemacht habt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dies in die Waagschale unserer gemeinsamen guten Taten legen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen für das Gute, das wir lernen werden, und uns vergeben für die Fehler, die wir machen werden. Zunächst einmal. Das ist ganz leise. Leise und laut auch. Ne? Die haben alles aufgedreht. Ja. Das ist ganz schwach. Hier auch. Ja, das ist wie bei Fuch. Sie sagen immer noch ein bisschen leise, sagen sie. Es gibt Unruhe oben, ich kann mal hier fragen, ob Unruhe, ob Kinder oben sind. Nee, sind alle ganz ruhig. Wir warten noch ein bisschen, wir nehmen uns noch ein bisschen die Zeit, bis die... Ich habe noch ein paar Vorworte, macht dir keine Sorgen, inshallah, bevor wir ein bisschen anfangen. Weil lieber machen wir das vorher, bevor dann während dem Unterricht, inshallah, ta'ala. Liebe Geschwister, erst einmal herzlich willkommen noch einmal zum heutigen Seminar. Möge Allah Azza wa Jalla euch vielmals belohnen, indem wir heute uns zusammengefunden haben, inshallah, ta'ala, aus keinem anderen Grund, als dass wir uns... dass wir Allahs gedenken möchten, indem wir das Gebet unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen möchten. Der Bruder Shakib, der Vorstandsvorsitzende, hat gerade ein paar Worte verliehen hinsichtlich der Organisation, und da möchte ich auch noch vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, bevor wir inshallah ta'ala anfangen. Zunächst einmal die Frage kam wegen Aufnehmen und so, Aufnehmen, Bild, Video. Grundsätzlich ist absolut verboten. Wir erlauben niemandem aufzunehmen mit Bild. Das ist die eine Sache. Das Einzige, was erlaubt ist mit Bild, ist, dass die Kamera dort zu den Frauen überträgt. Und das ist auch nicht eine Aufnahme, sondern das wird nur übertragen, dass sie ein bisschen so mit das Gefühl haben, dass sie auch dabei sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die Tonaufnahmen. Wer Tonaufnahmen machen möchte, nur hier vorne. Barakallahu fiik. Das ist auch dann inshallah ta'ala besser für die, für das Aufnahmegerät. Also wenn jemand aufnehmen möchte, legt sein Aufnahmegerät hier auf den Pult, macht am besten vorher den Flugmodus an, damit es nicht so vibriert während dem Anruf. Und das ist kein Problem, inshallah ta'ala. Ansonsten darf nicht aufgenommen werden, also wie heißt es, außer während der Vortragszeit, während das Mikrofon auf dem Pult ist. Herzlich willkommen, inshallah ta'ala. Das ist gar kein Problem. Übrigens, wir nehmen auch selbst einen Vortrag auf, und inshallah ta'ala wird das dann zur Verfügung gestellt werden, bi'iznillah ta'ala, nach Ende des Seminars spätestens. Das ist die eine Sache. Die zweite Angelegenheit, wir haben euch den Unterrichtsplan ausgeteilt, inshallah. Habt ihr den bekommen? Okay, alhamdulillah, ich sehe, die meisten haben ihn, inshallah ta'ala. Gehen wir ihn nur ganz kurz einmal zusammen durch, damit wir wissen, was auf uns wartet. Wir haben jetzt ungefähr um 18 Uhr angefangen, mit einer kleinen Verspätung, die inshallah ta'ala keinen Schaden hervorrufen wird. Geplant sind insgesamt 14 Blöcke Unterricht, wobei die Unterrichte von dreierlei Art sind. Es gibt einmal die meiste Zeit, natürlich werde ich wohl irgendwas euch erzählen. Der zweite Teil von Unterricht ist, zweite Block von Art Block ist die Fragen. Alle paar Blöcke, jede zweite Block machen wir am Ende, inshallah ta'ala, haben wir Zeit eingeplant, um Fragen entgegenzunehmen. Bevorzugt natürlich Fragen, die etwas mit dem Thema zu tun haben. Und als drittes ein Blog, der zweimal davor kommt, der heißt Praxis. Weil wir wollen, inshallah ta'ala, dieses Seminar soll nicht nur so sein, dass wir hören und dass ihr einfach nur aufnimmt. Das ist die einfachste und billigste Form des Lehrens, dass jemand spricht und der andere einfach versucht, das aufzuschnappen, was er versteht. Was wir aber auch machen wollen, inshallah ta'ala, ist ein bisschen Zeit haben füreinander, dass wir ein bisschen auch zusammen sitzen. Das natürlich beim Essen und so, aber auch bei dieser Art von Praxis. Was ist mit Praxis gemeint? Mit Praxis ist gemeint, dass ich auch von euch etwas hören möchte. Also ich möchte auch, dass ihr inshallah ta'ala etwas während des Seminars lernt. Und in diesen Zeiten, die wir eingeteilt haben, auch wenn es nur zwei sind, setzen wir uns zusammen oder jeder für sich alleine, jetzt gucken wir doch, wie wir das machen, inshallah, und lernen etwas, dass wir inshallah ta'ala dann am Sonntag auf eine bestimmte Art abfragen werden. Okay, da ist jeder mit dabei, jeder muss da mitmachen. Okay? Und es geht auch ganz einfach, alhamdulillah. Das werde ich euch dann inshallah erklären. Die dritte Angelegenheit ist der Fragenblock. Jeder Unterrichtsblock, inshallah ta'ala, versuchen wir 45 Minuten zu machen. Also wie in der Schule. Ich kann mich erinnern, dass das für mich in der Schule war, das eine sehr schöne Minutenzahl, in der man sich konzentrieren kann, voll, 45 Minuten, aber dann braucht man Pause und dann machen wir Viertelstunde Pause und dann kommt der zweite Block. Das ist so der ganze Plan bis Sonntag, inshallah ta'ala. Weil der Universität, da sind es immer so 90 Minuten. Ich finde das ein bisschen zu viel. Ich schlafe dann immer so ein bisschen dabei ein, wenn das 90 Minuten ist zu viel. Deswegen, ich denke, euch geht es ähnlich. Und deswegen machen wir das so wie in der Tat. Die andere Angelegenheit, am Ende dieser 45 Minuten, haben wir gesagt, machen wir manchmal Fragen. Diese Fragen, liebe Geschwister, sind inshallah ta'ala, damit das auch fair allen anderen gegenüber ist und auch mir fair gegenüber ist, schriftlich. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat, dann kann er diese Frage aufschreiben und uns zukommen lassen. Ihr wisst ja genau, wann die Fragezeiten sind, ist ja kein Problem. Und könnt ihr auf den Pult legen und inshallah ta'ala werden wir. Schriftlich hat den Vorteil, da sind dann die Schwestern auch nicht benachteiligt. Das ist mir auch gegenüber fair, weil dann kann ich immer eine Frage von den Schwestern nehmen oder die Fragen, wie sie halt in der Reihenfolge ungefähr reinkommen. Wobei, wie gesagt, wir haben uns ja getroffen, um die Art und Weise des Betens zu erlernen. Und da wollen wir natürlich bevorzugt die Fragen nehmen, die etwas mit dem Gebet irgendwie zu tun haben. Ja, das ist so ungefähr der Plan. Bevor wir mehr oder weniger loslegen, gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Am Anfang traut sich keiner. Dann inshallah ta'ala, wie gesagt, ab jetzt die Fragen schreibt ihr auf in der Ta'ala. Hat jeder von euch, ist keine Voraussetzung, aber es ist dringend sinnvoll, hat jeder von euch das Buch irgendwie bekommen? Okay. Hat irgendjemand das Buch nicht, weil er sich nicht leisten kann? Das ist so die lange Version des Ganzen. Um zu testen, schauen wir. Sicherlich ist da mehr drin als hier. Du kannst auch dieses 1000-seitige da unten nehmen, das ist in schwarz. Aber das ist. Allah hilft dir, schauen wir. Also, der Autor, rahimahullah, der hat ja der hat ein Buch geschrieben über Sheikh al-Albani, rahimahullah, über das Gebet. Und dieses Buch, ursprünglich gesehen, ist ein fetter Band. Und das, was der Bruder in der Hand hat, was auch in den arabischen Ländern verbreitet ist, ist die Kurzversion dieses fetten ursprünglichen Bandes. Und das, was wir jetzt hier haben, ist die Kurzversion der Kurzversion. Okay? Das hat ja, ist auch sehr schön, dass man erstmal anfängt mit etwas und dann sich steigert, wenn man noch die Lust hat und die Kraft hat und den Eifer hat. Ja, das war die eine Frage. Ansonsten, wie gesagt, also nochmal bitte, wenn jemand das Buch nicht hat, weil er sich nicht das leisten kann. Er soll auch nur sagen, ach, ich brauche das Buch kostenlos, er kriegt es kostenlos. Das ist kein Problem, schauen. Oder man kann auch mit seinem Nachbarn reinschauen. Weil es macht schon Sinn, dass man, also wer, das ist jetzt, macht jeder, wie er möchte, aber es macht natürlich Sinn, dass man so ein Heft in der Hand hat, während des Unterrichts ist, und damit man Notizen darin machen kann. Die Vorgehensweise im Unterricht, damit bevor wir anfangen, mein lieber Bruder Murat wird inshallah ta'ala sich abwechseln mit Bruder Bojan und nach vorlesen und wir kommentieren das. Das heißt, er liest, wir konzentrieren uns auf den Inhalt und wollen inshallah ta'ala verstehen, was der Autor rahimahullah uns zu sagen hat. Und danach, bi'idhnillahi ta'ala, kommentieren wir stellenweise. Deswegen werde ich dich inshallah ta'ala sehr oft unterbrechen. Musst du einfach Geduld haben mit mir, inshallah ta'ala. Wenn du irgendwann mal keine Geduld hast, sagst du Bescheid. Moment. Jetzt haben wir, alhamdulillah, wir halten die Zeiten insha'Allah ta'ala ein und nutzen jetzt die Möglichkeit, bi'idhnillahi ta'ala, bis 7:15. Also ihr könnt dann auch Handzeichen machen, da müssen wir, weil wir wollen unsere Pausen einhalten. Ja. Ich habe eine kurze Frage, wo fangen wir jetzt an? Auf welcher Seite? Wir fangen insha'Allah ta'ala ab der Seite, wie heißt sie? 5, na. Ab der Seite 5. Also ganz am Anfang nach dem Inhaltsverzeichnis, insha'Allah ta'ala. Diejenigen Geschwister, natürlich, das, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen zu spät, aber nicht viel zu spät. Diejenigen Geschwister, die am besten vorbereitet sind, das sind natürlich diejenigen Brüder, die das Büchlein schon gelesen haben, extra für das Seminar, sich durchgelesen haben, damit das, was sie hören vom Bruder Murat jetzt, nicht das erste Mal ist, dass sie die Information hören, sondern schon das zweite Mal oder dritte Mal oder vierte Mal. Und diejenigen, die sich gut vorbereitet haben, die haben natürlich das gelesen und sich dann Notizen schon gemacht und die wissen schon genau, was sie fragen sollen. Und dann können sie die Fragen auf einen Zettel schreiben und dann nach vorne bringen, bi'idhnillahi ta'ala. Warum ist das nicht zu spät? Weil, alhamdulillah, gibt es ja morgen noch einen Tag und übermorgen auch, inshallah. Deswegen kann man die Sache auch nutzen, nachts statt zu schlafen zum Beispiel. Okay. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der gesamten Schöpfung. Allahs Frieden und Segen seien auf dem Siegel und dem Abschließenden aller Propheten und Gesandten, Muhammad ibn Abdullah. Warte. Wir haben nur ein... Ist aus. Wir warten erstmal, bis das schaut an. Preisungen und aller Dank, der mir ermöglichte, diese meine bescheidene erste offizielle Übersetzung fertigzustellen. Es ist mir eine Ehre, das Werk eines so großen Gelehrten übersetzt zu haben, eines Gelehrten unserer Zeit, den wir erleben und von dessen Wissen wir profitieren durften. Umso trauriger ist die Tatsache, dass in letzter Zeit immer häufiger sogenannte Scheichs, so Besserwisser, Scheichs und Besserwisser respektlos über diesen Imam und großen Hadith-Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts sprechen. Grüß. Jemand wie Sheikh al-Albani, der über 60 Jahre seines Lebens im Dienste des Islams stand, indem er tausende von Hadithen klassifizierte, Bücher schrieb und sein Wissen insbesondere in der Hadith-Wissenschaft weitergab, hat es nicht verdient, dass maßlos über ihn gesprochen wird. Alle Gelehrten, darunter Sheikh Abdul Aziz ibn Baz und Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin, möge Allah sich ihrer erbarmen, würdigten sein umfassendes Wissen und sprachen nur Gutes über ihn und auch wir sollten ihrem Beispiel folgen. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Ich habe das jetzt ausgemacht. Ja. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jetzt kommt was, ne? Ah, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen, Nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ich wollte nur zwei, drei vielleicht Begriffe erklären nach und nach. Der Übersetzer hat gesagt in seinem Vorwort, dass der Sheikh rahimahullah ta'ala über 60 Jahre seines Lebens damit die Zeit verbrachte, sich mit Hadithen zu beschäftigen und diese klassifizierte. Zunächst einmal, unter Hadith versteht man in der Hadith-Wissenschaft jede Überlieferung, die einer Person irgendwie zugeschrieben wird. Aber wir reden hier natürlich von denjenigen Überlieferungen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird. Das bedeutet, man nennt auch Aussagen von Sahaba, von Tabi'in, nennt man auch alles Hadithe. Aber wir reden in der Regel von Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, da diese natürlich Quelle unserer Religion darstellen. Diese Hadithe, es gibt drei Arten von diesen Hadithen, und manche Wissenschaftler fügen ein oder andere mehr hinzu oder weniger. Die Art Hadithe sind das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Die zweiten Arten von Hadith sind diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Die getan hat. Das heißt, Dinge, die über ihn erzählt werden. Und die dritte Art sind Hadithe, bei denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder etwas gesagt hat, noch etwas getan hat, sondern hat über eine Sache geschwiegen und sie gebilligt. Das heißt, wenn in seiner Anwesenheit ﷺ etwas gemacht wurde, das er nicht kommentiert hat, also weder hat er gesagt, das ist richtig, noch hat er gesagt, das ist haram oder falsch, dann gilt dies als seine Billigung, auf Arabisch Iqrar, und bedeutet, es ist in Ordnung und religiös gesehen erlaubt. Diese drei Arten gibt es, und dann fügen noch, je nach Wissenschaft fügen wir noch hinzu, auch das, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich seines Charakters und seines Aussehens beschrieben wird. Das ist, was wir unter Hadithen verstehen, religiös gesehen, hadithwissenschaftlich gesehen. Und das unter dem Klassifizieren, auf Arabisch Tahqiq, damit meint man, liebe Geschwister, letztendlich wollen wir doch wissen, wenn etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wird, ob diese Aussage über den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch wirklich authentisch über ihn überliefert worden ist. Denn alles, was über ihn überliefert wird, ist entweder authentisch oder es ist nicht authentisch. Oder wir können darüber nichts aussagen. Aber damit wir eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch benutzen dürfen, als Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala, und als Argument den Leuten zu sagen, das ist eine Sunna und das ist erlaubt und das ist wajib oder das ist mustahab oder wie auch immer, brauchen wir dafür die Einstufung, hier heißt es die Klassifizierung eines anerkannten Gelehrten. Woher weiß man, ob ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam letztendlich authentisch ist, wenn man nicht selbst aus dieser Branche ist, das heißt aus der Branche der Hadithwissenschaften? Die Antwort lautet, indem man natürlich in erster Linie nachschaut, was die Gelehrten dieser Wissenschaft darüber gesagt haben. Und da gibt es Quellen, an die man sich wenden kann. In allererster Linie gilt Hadith, die bei Bukhari oder bei Imam Muslim, das ist ein nicht ausschließendes Oder, das heißt da oder in beiden Werken sind, dass dies Hadithe sind, über die sich die Gelehrten grundsätzlich einig sind, dass es authentische Hadithe sind über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und darüber hinaus guckt man in den bekannten Werken nach. In den bekannten Sunna-Werken, die vier Sunna-Werke von Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. Das sind dann die sechs Bücher insgesamt mit Bukhari und Muslim zusammen. Und natürlich in vielen anderen Werken. Also es gibt zig verschiedene Hadith-Sammlungen, also sehr viele Hadith-Sammlungen. Nur die ich jetzt genannt habe, sind mit Sicherheit gehören zu den bekanntesten. Aber das heißt nicht, dass die authentischen Hadithe nur in diesen Werken sind. Nein, sie sind auch anderswo. Und diese Angelegenheit ist sehr wichtig, Denn wenn ich rede über das, das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann habe ich dafür grundsätzlich zwei Quellen. Einmal den Koran Karim und einmal auf der anderen Seite die Hadithe, die authentisch sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hier sollten wir wissen, dass das Klassifizieren von Hadithen, das heißt, was verstehen wir jetzt darunter? Das letztendliche Urteil über einen Hadith. Ist er authentisch oder nicht? Darf ich das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben oder nicht? Hier müssen wir eine fundamentale Sache verstehen und begreifen. Sonst werden wir viele Sachen nicht verstehen, wie wir im Laufe des Unterrichts erwähnen werden. Sie lautet, die Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sind entweder unter Übereinkunft der Gelehrten authentisch oder nicht authentisch, je nachdem. Das heißt, entweder die Gelehrten sind sich über ein Urteil, über einen Hadith einig. Wenn die Gelehrten sich alle über einen Hadith einig sind, dass dieser authentisch ist oder nicht authentisch ist, dann Alhamdulillah, dann brauchen wir nicht mehr länger nachfragen. Die zweite, also entweder sind sich darüber einig, dass er authentisch ist, oder sie sind sich darüber einig, dass er nicht authentisch ist, oder sie sind unterschiedlicher Ansicht. Nochmal, entweder sind sie sich darüber einig, dass er authentisch ist, oder sie sind sich darüber einig, dass er nicht authentisch ist, oder sie sind sich uneinig darüber. Das heißt, manche Gelehrte sagen, dieser Hadith ist authentisch, und andere Gelehrte sagen, dieser Hadith ist nicht authentisch. Diese Angelegenheit müssen wir begreifen und akzeptieren, wie sie ist, denn darauf baut sich natürlich auf, was baut sich darüber auf? Darauf auf, verschiedene Ansichten unter den Fachgelehrten. Verschiedene Ansichten unter den Fachgelehrten, das heißt diejenigen Gelehrten, die uns letztendlich sagen sollen, wie sollen wir denn beten? Also wenn man sich das ein bisschen einfach vorstellt, so in der Realität ist es nicht so ganz einfach, aber wenn man sich das ein bisschen einfacher vorstellen möchte, der Hadith-Gelehrte macht die Vorarbeit des Fiqh-Gelehrten, des Rechtsgelehrten. Der Hadith-Gelehrte sagt dir, das sind die authentischen Hadithe und sagt zum Fiqh-Gelehrten, mach was draus. Denn der Fiqh-Gelehrte ist derjenige, der aus den Hadithen etwas entnehmen kann und die Regeln ableiten kann. Denn nicht jeder, der sich mit der einen Wissenschaft beschäftigt, kennt sich in der anderen aus. Und umgekehrt genauso. Deswegen, der eine leistet quasi die Vorarbeit und der andere die Nacharbeit oder die Hauptarbeit. Das ist der erste, das ist eine wichtige Quelle dafür, dass wir verschiedene Meinungen haben werden und auch haben dürfen, was auch Alhamdulillah kein Problem darstellt. Eine zweite wichtige Angelegenheit ist, wenn wir einen Hadith haben, der authentisch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann stellt sich die Frage, wie haben wir den zu verstehen? Das heißt, noch lange nicht werden wir alle, die wir hier sitzen, und inshallah ta'ala können wir das mal ab und zu mal probieren, bei weitem werden wir nicht alle das Gleiche verstehen aus einem und demselben Hadith. Und das ist auch normal. Und Allah Azzawajal hat die Köpfe bzw. die Verstände unterschiedlich erschaffen. Und deswegen ist es kein Problem. Solange wir uns alle berufen auf einem authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das, was wir daraus verstehen, auch gemäß den Regeln zu verstehen ist oder auch gemäß den Regeln man verstehen darf. Das heißt, ich verstehe einen Text gemäß dem, was der Text an Bedeutung auch hergeben kann. Ich darf keine übertriebene Interpretation machen, sondern ich muss etwas verstehen, was da steht, gemäß der arabischen Sprache natürlich. طيب. Kehren wir noch einmal zurück. Der Sheikh rahimahullah ta'ala, Muhammad Nasir al-Din al-Albani, war einer derjenigen Hadith-Gelehrten, die Hadithe quasi klassifiziert haben. Das heißt, er hat letztendlich gesagt, dieser Hadith ist authentisch. Und ihr wisst, aber das ist nicht unser Thema, es gibt verschiedene Stufen der Authentizität. Es gibt Hassan-Hadithe, Sahih-Hadithe und so weiter. Aber er war nicht der Einzige, rahimahullah, auf diesem Gebiet. Es gibt in der Zeit, in der er gelebt hat, rahimahullah, vor ihm, nach ihm, gibt es auch andere Gelehrte, die sich mit dieser Wissenschaft beschäftigen. Deswegen darf man nicht denken, egal welchen Hadith-Gelehrten du hörst, dass er über einen Hadith geurteilt hat. Und er sagt, dieser Hadith ist sahih zum Beispiel. Das heißt, es ist eine bestimmte Stufe der Authentizität. Oder er sagt, dieser Hadith ist da'if, das heißt, er ist nicht authentisch, eine Stufe der Nicht-Authentizität. Das heißt nicht, dass das das letzte Urteil auf Erden ist. Das heißt nicht, dass es nicht jemanden anderes gibt, der weniger Wissen hat, gleich viel Wissen hat, mehr Wissen hat, der ihm nicht widerspricht. Kann es geben. Und das ist ganz normal. Das hat es früher gegeben, gibt es heute und wird es auch in der Zukunft geben. Wenn wir diese Angelegenheit verstanden haben, dann wird uns vieles klar von dem, was uns als widersprüchlich erscheint. Und inshallah ta'ala, auch wir im Laufe der Zeit, bi'idhnillahi ta'ala, sehen werden und verstehen werden. Und noch eine Sache hinzu, wichtige Sache. Diejenigen von euch, liebe Brüder und Schwestern, die vielleicht von dem Autor, rahimahullah ta'ala, oder von anderen Hadith-Gelehrten gelesen haben, wissen, dass ein und derselbe Gelehrte, in diesem Fall Sheikh al-Albani, rahimahullah, er selbst im Laufe seines Lebens seine Meinungen geändert hat. Das heißt, er hat im Laufe seines Lebens einen Hadith gesagt, der ist nicht authentisch. Nach Jahren später sagt er, der ist authentisch. Und umgekehrt genauso. Er sagt, dieser Hadith ist authentisch. Und Jahre später sagt er, ich habe mich geirrt, tut mir leid, er ist doch nicht authentisch. Und dann hat er jahrelang danach gehandelt. Und irgendwann hat er seine Meinung geändert und hat aufgehört, danach zu handeln. Und diejenigen, die vom Gelehrten, rahimahullah ta'ala, die erste Meinung erfahren haben, manche von ihnen erfahren die zweite Meinung, manche erfahren sie nicht. Und deswegen gibt es verschiedene Meinungen, die plausibel sind und die man auch sehr einfach verstehen kann. Und deswegen gibt es auch innerhalb der islamischen Rechtsschulen manchmal verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Warum? Weil der Gelehrte selbst macht auch eine Entwicklung durch. Keiner von den Imamen wurde als Imam geboren. Und keiner von ihnen hat angefangen zu lehren, nachdem er alles gewusst hat. Weder am Anfang wusste alles, noch am Ende wusste er alles. Sondern man entwickelt sich. Und man entwickelt auch manchmal verschiedene Meinungen im Laufe seines Lebens. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und wie liefert Rahim Allah Imran Arafa Qadrah. Das heißt, möge Allah Azza wa Jal sich jedem erbarmen, der seine Grenzen kennt. Der sein Maß kennt, der weiß, das ist meine Grenze, dass ich ein Wissen habe, darüber hinaus äußere ich mich nicht. Die zweite Angelegenheit, die in diesem Abschnitt erwähnt worden ist, die Aufmerksamkeit bedarf, ist, er hat hier gesprochen darüber, dass sich manche Leute maßlos über den Gelehrten, rahimahullah, ausgelassen haben oder über ihn gesprochen haben. Gemeint natürlich schlecht über ihn gesprochen haben. Diese Angelegenheit ist eine Sache, von der kein Gelehrter verschont bleibt. Kein Gelehrter bleibt davon verschont. Wenn unser Prophet, als der Imam aller Gelehrten, nicht verschont geblieben ist von der Kritik seiner Gegner und auch nicht verschont geblieben ist von manchen schlechten Charakter seiner eigenen Anhänger. Denn nicht jeder Sahabi radiallahu anhu war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, lebte mit ihm Tür an Tür und hat ihn täglich gesehen und wurde von ihm erzogen, wie vielleicht Zaid radiallahu anhu. Nein, nicht jeder. Und manche von ihnen haben den Propheten alaihi wasallam einmal in der Woche gesehen, am Freitagsgebet. Die anderen hat ihn gesehen einmal im Jahr und so weiter, einmal im Leben. Deswegen nicht jeder Sahabi hat alles vom Islam gelernt wie Abu Bakr und Umar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Deswegen, liebe Geschwister, ist es normal, dass über einen Gelehrten viel gut gesprochen wird, aber auch, dass über ihn einiges Schlechtes gesprochen wird. Und wenn du das richtige Bild haben willst, darfst du nicht maßlos sein, und dann musst du mit einem gesunden Menschenverstand dir anhören, was an Positivem gesagt wird und was an Negativem gesagt wird. Denn wie bei jedem Gelehrten gibt es Leute, die übertreiben und gibt es Leute, die untertreiben. Es gibt Leute, die übertreiben und Sheikh rahimahullah ta'ala den Gelehrten sehen, der, wenn er ein Urteil gefällt hat, man dieses Urteil nicht anfechten darf. Und wenn man das macht, dann ist man ein Feind vom Gelehrten, ein Feind des Islam, ein Feind des Sunna und Das ist natürlich alles ein Quatsch mit Soße. Ja. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sagen, von Leuten, die sich beschäftigen mit den Hadithen, also auch Gelehrte sind, nicht irgendwelche, die sagen, das ist, was er gemacht hat, hat wohl gar keinen Wert. Also es gibt diese beiden Meinungen, ja, von Leuten, die sich mit den Hadith-Wissenschaften ebenfalls beschäftigen. Und wir suchen Schalatale die Mitte und versuchen zu profitieren von jedem Gelehrten, der uns etwas beibringt, und möge Allah Azza wa Jal ihm alles verzeihen, was er falsch gemacht hat. Und hier sehen wir auch, liebe Geschwister, dass wenn ein Gelehrter oder wenn wir eine Person als Gelehrten bezeichnen oder als Imam bezeichnen, dann heißt das noch lange nicht, dass alles, was er gesagt hat, heilig ist und richtig ist. Nein, ein Gelehrter, wir gehen davon aus, dass das meiste, was er sagt, richtig ist. Aber dass er natürlich Fehler gemacht haben muss. Wenn, auch wenn es eine kontroverse Angelegenheit ist unter manchen Leuten, aber wenn auch Allah, also wenn sogar Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in manchen Situationen Vorwürfe gemacht hat, warum hast du das gemacht? Hättest du lieber das gemacht? Dann, wie gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht verschont bleibt, dann erst recht nicht die Leute danach. Als letzter wichtiger Punkt für diesen Teil ist die zeitgenössische Kritik. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Leute, die in der gleichen Epoche leben, das heißt Gelehrte der gleichen Epoche, dass sie übereinander, wie wir gesagt haben, manchmal übertrieben gut sprechen oder übertrieben kritisieren. Das nennt man der Neid unter den Gelehrten. Auch die Gelehrten sind nicht verschont davon, dass manchmal ihre Herzen mit Neid, sag ich mal, gefüllt werden. Auch wenn sie seltener, inshallah ta'ala, das bei ihnen der Fall ist, dass diese Krankheit sie befällt, aber der Gelehrte ist auch kein Engel, der Gelehrte ist auch kein unfehlbarer Mensch, sondern auch er begeht Fehler. Und deswegen bitten wir für sie um Vergebung. Und nicht nur wir, sondern die Engel bitten die Engel über die Gelehrten um Vergebung, und auch sogar die Fische im Meer beten für die Gelehrten um Vergebung, weil sie brauchen es am dringendsten. Denn wenn sie etwas Gutes sagen, guck mal, wie viele Leute davon profitieren. Aber wenn sie was Falsches sagen, guck mal, wie viele Leute dadurch vielleicht zugrunde gehen können. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala alle unsere Gelehrten segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen barmherzig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Beste geben, was er den Gelehrten dieser Umma gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Wissen segnen, sodass sie, dass das Konto ihrer Hasanat auch weiterhin sich vermehrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie auferstehen lassen mit ihrem Vorbild, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und möge Allah azza wa jal durch die Liebe, die wir ihnen gegenüber empfinden, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den Gelehrten, uns auf seine Rangstufe erhöhen. Denn unsere Taten sind es nicht, die das zu leisten vermögen. Des Weiteren möchte ich den Leser darauf hinweisen, dass diese Übersetzung für Anfänger gedacht ist. In der Übersetzung wurden absichtlich, wenn und womöglich, einfach verständliche Wörter und Sätze gewählt, damit jeder Muslim und jede Muslima dieses Büchlein leicht verstehen kann. Darüber hinaus habe ich auffällig viele Anmerkungen in Fußnoten gesetzt und meinen Geschwistern im Islam wichtige Grundlagen und Begriffe zu erläutern. Um den Sinn des Satzes verständlich zu machen, war es manchmal notwendig, erläuternde Zusätze im Text einzufügen. Diese wurden in Klammern gesetzt. Die Bilder gehören nicht zur übersetzten Originalfassung des Buches, doch wir hielten es für sehr wichtig, sie als Erleichterung für unsere Geschwister im Islam einzubringen. Als Vorlage für die Zeichnungen dienten Bildaufnahmen aus dem Lernvideo von Sheikh Abu Malik Ibrahim Shakra. Sheikh Abu Malik war ein langjähriger Schüler von Sheikh Al-Albani und ist einer der großen Gelehrten unserer Zeit. Ferner liegt dieses Buch eine Audio-CD bei, in der ein Muttersprachler die arabische Gedenkworte und Bittgebete zum Einüben vorliest, damit man von vorne herein die richtige Aussprache dieser Texte erlernt. Abschließend bitte ich darum, Bittgebete für alle Geschwister zu sprechen, die an diesem Übersetzungsprojekt mithalfen und teilnahmen, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, der ist auch Allah gegenüber nicht dankbar. Und wenn ich auch nicht ihren Namen explizit nenne, so weiß Allah doch, wer gemeint ist. Wir bitten um moralische und finanzielle Unterstützung für das Verlagshaus Darul Kitab, damit, so Allah will, weitere Übersetzungen gedruckt und verbreitet werden können. Falls Fehler gefunden werden, was durchaus möglich ist, denn nur Allah ist perfekt und nur sein Buch ist fehlerfrei, dann bitte ich, dies uns und nicht andere wissen zu lassen, damit wir sie verbessern können. Alles Lob gebührt Allah. Möge Allahs Frieden und Segen auf unseren geliebten Propheten sein, sowie auf seine Familie und seinen Gefährten und allen, die ihnen bis zum Tage des Gerichts auf die beste Weise folgen. Bismillah, Alhamdulillah, As-Salatu wa-Salamu ala Rasulillah. Ihr habt das Heft, inshallah, und hinten drin hoffe ich, dass bei euch alle diese CD drin ist. Wenn nicht, dann müsst ihr euch beschweren. Okay. Diese CD ist eine MP3-CD und hat den Vorteil, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder belohnen, die das gemacht haben, hat den Vorteil, dass alle Gebetstexte, sogenannte Adhkar, auf der CD aufgenommen sind. Und während des Buches, im Verlauf des Buches steht auch immer dann dabei CD-Nummer und weiß nicht was. Und dann wisst ihr den richtigen Track auf der CD und könnt ihr euch das anhören. Denn inshallah ta'ala habt ihr von mir eine Datei zugesandt bekommen. Auch wenn das ein bisschen vielleicht spät geschickt worden ist, aber es ist ein zweiseitiger PDF, die ihr alle bekommen habt, inshallah. Zumindest alle, die ihre E-Mail richtig angegeben haben, denn es gibt manche Geschwister, die ihre E-Mail falsch angegeben haben und deswegen kamen 3 bis 4 E-Mails dann zurück. Ja, die konnten weder eine Zusage bekommen, noch eine Absage bekommen, noch die Teilnahme, noch den Kalender, wie auch immer. Also die es nicht bekommen haben auf ihre E-Mail, ihr könnt das, ihr habt heutzutage Smartphones, richtig? Und da könnt ihr das dann öffnen, das ist eine PDF und geht 2 Seiten. Das besteht aus den gesamten Adhkar, die wir inshallah ta'ala alle bis zum Ende des Seminars können müssen. Auf Arabisch, soweit wir können, inshallah. Und die deutsche Übersetzung dazu. Und dabei steht auch immer, also nicht nur der arabische Text, sondern darunter steht auch in Lautschrift, in lateinischen Buchstaben, wie man das ausspricht. Also keiner hat eine Ausrede zu sagen, ich kann das nicht lernen. Und dafür sind auch die Praxiszeiten gedacht, dass wir uns hinsetzen und das in unseren Kopf reindrücken. Inshallah ta'ala. Wie gesagt, in zweifach. Einmal auf Arabisch sagen können, zweites mit der Übersetzung in deutscher Sprache. Und dann werde ich das auf eine bestimmte Art und Weise, inshallah ta'ala, am Ende abprüfen. Tayyib. Haben das manche von euch bekommen? Okay, dann weiß ich, dass die E-Mail angekommen ist. Alhamdulillah. Der Grund, warum ich das euch zugeschickt habe, ist ganz einfach, weil die Brüder, die das Heft erstellt haben, haben eine andere Lautumschrift verwendet. Und das ist keine die Lautumschrift hier im Buch ist keine Standard-Lautumschrift. Wir werden darauf hinweisen, inshallah. Wie zum Beispiel, sage ich mal, das Wort Allah. Der Name Allahs haben wir gerade gelesen. Hier steht A-L-L-A-H. Das ist so allgemein bekannt. Aber in der Lautumschrift müsste man irgendwie noch, damit du es auch richtig lesen kannst, das L mit einem Punkt drunter machen, weil es ein dunkles L ist. Allah. Ich sage nicht Allah. Allah. Und zweitens ist das A ein langes A. Allah. Und nicht Allah. Okay? Deswegen ist auf dem A noch so ein Strich oben drüber bei der richtigen Lautumschrift. Und das war der Grund, damit der halt keine Ausrede hat, dass er es falsch genannt hat, dann hat er das hier. Man kann natürlich auch auf der CD anhören, auf CD ist ja nochmal aufgesprochen. Wir haben noch, wir lesen weiter. Biografie des Autors. Sheikh Mohammed Nasreddin al-Albani wurde im Jahr 1332 nach der Hijra, 1914 nach Christus in Shkodra, damals Hauptstadt von Albanien, in eine arme Familie hineingeboren. Sein Vater Al-Hajj Nuh Nejati Al-Albani hatte in Istanbul Scharia studiert. Er kehrte als Gelehrter nach Albanien zurück. Als Albanien von Atheismus heimgesucht wurde, wanderte die Familie nach Damaskus aus. Sheikh Al-Albani erhielt seine Grundausbildung in Damaskus. Anschließend wurde er in Koran, Tajweed, Wissenschaft der arabischen Sprache, Fiqh der hanefitischen Madhhab und weitere Disziplinen der Religion von verschiedenen Sheikhs und Freunden seines Vaters unterrichtet. Außerdem lernte er von seinem Vater das Handwerk der Uhrmacherei. Darin war er besonders begabt, sodass er für seine Arbeit berühmt wurde und damit seinen Lebensunterhalt verdiente. Im Alter von 20 begann er sich auf dem Gebiet des Hadith zu spezialisieren. Eine kurze Anmerkung zu den Themen, die erwähnt worden sind. Der Autor sagte, anschließend wurde er in Koran, Tajweed und Wissenschaft der arabischen Sprache, Fiqh, das hanafitische Madhab und hanafitische Madhab und so weiter unterrichtet. Es ist sehr oft so, dass jemand, was heißt sehr oft so, es ist normal, dass jemand, der sich in einer Wissenschaft beschäftigt, von klein auf, bis er älter geworden ist, bis er alt geworden ist, rahimahullah, natürlich in diesem Gebiet, in dem er sich beschäftigt hat, ein Fachmann ist. Und dass er gleichzeitig nicht alle Wissenschaften im Kopf haben kann und dass er manchmal hier Stärken hat und hier Schwächen, ist normal für jeden Menschen, der sich mit einer Sache mehr beschäftigt als mit etwas anderem. Auffallend ist aber, dass er, rahimahullah ta'ala, was zum Beispiel die Tajweed-Wissenschaft angeht, gibt es über ihn ein paar Aufzeichnungen, rahimahullah, in denen er ordentlich gemäß den Regeln des Tajweed gelesen hat, rahimahullah. Es gibt andere zeitgenössische Gelehrte, die von anderen Gelehrten sehr stark kritisiert worden sind, also von Gelehrten des Tajweed und Gelehrten der koranischen Qiraat, Lesarten, kritisiert worden sind, weil sie sich zwar vielleicht in der Aqidah und Fiqh sehr gut auskannten, aber wenn es um das Subhanallah, um das Lesen des Koran ging, haben sie gelesen wie ein Beduine, wenn er den Koran liest. Also ohne Tajweed, ohne irgendwelche Regeln. Einfach nur gelesen, als wäre es ein normaler Zeitungsartikel und ein bisschen gesungen, sag mal so. Ja. Und das ist natürlich ein Manko bei einem Gelehrten, dass er ausgerechnet dann den Koran Karim nicht ordentlich liest. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sowas höre, sage ich immer Alhamdulillah. Erstens, das heißt, jeder von uns darf erst recht Fehler machen. Ich meine, wenn die Gelehrten Fehler machen und bestimmte Sachen nicht können, dann haben wir erst recht. Das soll natürlich kein Argument sein, dass wir es auch falsch machen. Aber wir werden auf jeden Fall Fehler machen. Und wir wissen, dass es Leute gibt, die es schon vorher gemacht haben. Und die zweite Angelegenheit ist, dass dadurch, Alhamdulillah, übertreiben wir nicht hinsichtlich unserer eigenen Gelehrten. Also mit übertreiben, wenn ich sage übertreiben, dann meine ich damit, dass man ihre Aussagen überbewertet. Dass man ihre Aussagen so hoch bewertet, schon fast, als wäre das die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, die Aussage eines Gelehrten. Und das sieht man auch unter den zeitgenössischen Leuten. Der eine lobt zum Beispiel einen bestimmten Gelehrten. Sagt, das ist ein Imam, das ist ein Gelehrter unter Hadith und weiß nicht was und so. Und diese Art, wie ich euch gesagt habe, von Zeitgenossen, wenn sie das untereinander machen, wir müssen aufpassen. Und dass wir diese Aussage nicht übertrieben bewerten. Das ist mehr als normal, dass wenn du mich über meinen Lehrer fragst, dass ich über meinen Lehrer Gutes sprechen werde. Soll ich über meinen Lehrer schlecht sprechen? Auch wenn mein Lehrer Fehler macht. Ich werde nicht die Fehler sagen. Wer bin ich, dass ich über meinen eigenen Lehrer schlecht spreche? Das macht keinen Sinn. Ja? Deswegen, man redet über seinen Lehrer nur gut. Und gerade wenn dein Lehrer derjenige ist, der dich geprägt hat, und dein Lehrer derjenige ist, der dich mit Allahs Erlaubnis auf diesen Weg geleitet hat, dann ist es mehr als, dann gehört es zur Dankbarkeit, dass du nur Gutes über deinen Lehrer sprichst natürlich und dass du nicht Schlechtes über ihn sagst. Und deswegen, wenn einer dann natürlich nur seinen Lehrer kennt oder vielleicht noch einen zweiten, aber sehr eingeschränkt ist, was die Quellen seines Wissens angeht, dann natürlich, er sieht seinen Lehrer als den größten Gelehrten überhaupt. Und das ist auch normal. Aber das heißt nicht, dass es auch wirklich der Fall ist. Und es ist für ihn, für seinen Blickwinkel, aus seiner Welt, das ist der Gelehrte dieser Zeit. Na, kann auch sein. Aber ein Gelehrter ist nicht gelehrt deswegen, dass durch das bekannt ist. Ein Gelehrter ist nicht dadurch ein Gelehrter, dadurch, was er leistet. Nein. Kann sein, es gibt einen Gelehrten, den wir nicht kennen. Kann sein, es gibt große Gelehrte, die keine Bücher schreiben. Es gibt Gelehrte, die nicht im Fernsehen auftreten. Heutzutage viele Leute nehmen die Fatwa von Leuten, nur weil sie bekannt sind. Es gibt Gelehrte, die nicht im Fernsehen auftreten, die nicht im Radio auftreten, die keine Bücher schreiben, die nicht viele Schüler haben, die aber viel größere Gelehrte sind als diejenigen, die bekannt sind. Okay? Deswegen diese Angelegenheit ist sehr wichtig, dass wir auf diesen Sachen, auf diesen Gebieten nicht übertreiben. Aber wie gesagt, das hier die eine Sache mit dem Tajweed. Und die zweite Sache ist auch, dass der gelehrte Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, was das Koranlesen angeht, eine sehr gemäßigte Haltung eingenommen hat, rahimahullah. Das heißt, er hat danach gehandelt, wenn du etwas wissen willst, dann fragst du dich erstmal, in welche Wissenschaft fällt diese Frage? Und dann fragst du die Gelehrten dieser Wissenschaft. Beispiel. Du hast eine Frage, ich mache das Beispiel, weil das über den Gelehrten bekannt ist. Du hast eine Frage über, wie man den Koran richtig liest. Dann ist es falsch, lieber Bruder, dass du zu einem Hadith-Gelehrten gehst. Das heißt, jemanden, der dafür bekannt ist, dass er sich in dieser Wissenschaft spezialisiert hat und nicht in der anderen. Das ist einfach falsch. Du gehst auch nicht zu einem Fiqh-Gelehrten, sondern du gehst zu einem Tajweed-Gelehrten, zu einem Qiraat-Gelehrten, das heißt ein Gelehrten, der sich mit den koranischen Lesarten auskennt. Man fragt immer denjenigen, der sich damit auskennt. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und deswegen, als der Sheikh, rahimahullah, einmal gefragt worden ist nach den koranischen Lesarten und eine bestimmte Angelegenheit in der koranischen Lesart, ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, hat er gesagt zu dem Fragenden, ihr müsst das Buch von Muhammad ibn al-Jazari, Al-Nashr fi Qiraat al-Ashr, das ist ein Buch von einem bekannten Imam auf dieser Wissenschaft, heißt Muhammad ibn al-Jazari, ihr sollt dieses Buch lesen, dieses Buch studieren, damit ihr dieses Thema wirklich kennt. Und das ist tatsächlich, dieses Buch ist eines der wichtigsten Quellen auf dem Gebiet des Koran-Lesens, wie man Koran richtig liest. Und das gehört zu seiner gemäßigten Haltung, rahimahullah ta'ala. Und das ist auch das richtige Vorbild für uns alle in dieser Richtung. Wir alle, wenn wir in einer Sache nicht Bescheid wissen, achi, sag nichts, sondern verweise auf jemanden, der sich darin auskennt, dann wirst du insha'Allah ta'ala unbefleckt bleiben. Der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, hat wie jeder andere auch angefangen mit einer bestimmten Rechtsschule und hat sich hiernach weiterentwickelt. Und deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, öfter kommt diese Frage, womit soll ich anfangen? Dann stelle ich immer die Frage, was steht dir überhaupt zur Verfügung? Jemand sagt, ich möchte meine Religion lernen. Womit soll ich anfangen? Ich frage ihn erstmal, Bruder, welche Möglichkeiten hast du denn? Welche Gelehrten sind in deiner Gegend? Welche Bücher stehen dir zur Verfügung? Welche technischen Mittel hast du? Und dementsprechend entscheidet man. Aber wenn wir zum Beispiel anfangen mit, jemand will das Beten lernen zum Beispiel, weil wir jetzt gerade beim einem Gebetsseminar sind, dann stellt sich öfter die Frage, nach welcher Rechtsschule soll ich anfangen? Wir sagen, lieber Bruder, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Solange du nach einer Rechtsschule anfängst, die anerkannt ist, das ist eine Rechtsschule, der Rechtsschule von Ahle Sunnah al-Jama'a, oder du gehst zu einem bekannten Gelehrten und lernst von ihm das Gebet zu lernen und baust darauf auf, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Der Sheikh Rahimallah hat das gemacht. Die andere zeitgenössische Gelehrte, die Gelehrte früher haben das genauso gemacht. Die Gelehrte dazwischen haben das genauso gemacht. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Rahimallah ta'ala hat angefangen, hat gemäß dem Hanbalitischen Madhab angefangen und hat sich dann weiterentwickelt. Und jeder Gelehrte hat mit einer Richtung angefangen und wenn er es geschafft hat in seinem Leben, sich weiterzuentwickeln, dass er irgendwann mal auch außerhalb seiner Rechtsschule schaut, in der er aufgewachsen ist, Alhamdulillah, und wenn nicht, ist er dabei geblieben. Denn diese Rechtsschulen, die Imame, die Rechtsschulen, sind unter Übereinkunft der Ulama Mujtahid-Imame. Alle anderen danach nicht. Das heißt, alle anderen danach, darüber sind sich Leute nicht mehr einig, das will ich damit sagen. Natürlich können sie noch Mujtahid Gelehrte sein. Aber zum Beispiel Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ist ein Gelehrter der Hadith-Wissenschaft. Aber wie ich vorhin gesagt habe, nicht alle sind sich darüber einig. Manche messen ihm gar kein Gewicht bei und untertreiben. Andere sagen, das ist der größte Gelehrte, den es überhaupt gegeben hat, und übertreiben. Also es gibt immer beides. Und wann wird sich das wirklich zeigen? Wann wird sich das wirklich zeigen, welchen Wert das Werk gehabt, die Werke haben von jedem Gelehrten, ob das Sheikh Al-Albani ist oder jemand anderes? Das zeigt sich, liebe Geschwister, erst Jahrhunderte nach seinem Tod. Rahimahullah. Warum? Weil, gucken wir einfach in die Vergangenheit, lernen wir aus dem, was wir schon erlebt haben. Imam al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Sein Werk, wie ich gesagt habe, darüber streiten sich keine zwei Gelehrte, dass er, dass sein Buch das authentischste Buch ist nach dem Buch Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dass die Hadithe darin sind über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, authentische Hadithe sind. So, dieses Buch, warum sind die Gelehrten sich darüber so einig, dass es authentisch ist und dass man sich darauf verlassen kann? Warum? Weil dieses Buch seit Jahrhunderten gelehrt, durchforstet, analysiert und erläutert wird und alles, was man daraus rauskitzeln kann an eventuellen Fehlern, wurde bereits gemacht. Alles, was darin gibt, wo Leute gesagt haben, das ist falsch, das hat er falsch gemacht, das hätte er so machen sollen, das alles hat man schon rausgefiltert und die Gelehrten haben auf das meiste schon geantwortet. Das heißt also, es gibt nichts mehr Großartiges für dich und mich zu erforschen, in dem Sinne, dass du was herausfindest, hat was falsch gemacht. Das wirst du nicht mehr finden. Warum? Weil die Gelehrten jahrhundertelang das schon gemacht haben. Und das Buch hat sich immer noch bewährt. Das Buch ist immer noch da, hat immer noch seinen Namen, gilt immer noch als authentisch, deswegen kannst du dich darauf verlassen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die zeigt sich im Laufe der Jahrhunderte. Und die Leute zur Zeit von Imam Ahmad haben auch nicht gewusst, dass er irgendwann mal im Jahr 1435 so und so viele Millionen Anhänger haben wird. Hätte sein können, dass er endet, wie viele anderen auch. Denn ihr kennt den berühmten Ausspruch von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Nein, es war nicht Imam Malik, rahimahullah. Es war, Wallahu a'lam, Imam al-Shafi'i. Er sagte, Al-Layth ibn Sa'ad afqahu min Malik. Das heißt, der Gelehrte Al-Layth ibn Sa'ad kennt sich im Fiqh besser aus als Imam Malik. Illa anna ashabahu dayya'u. Das kann man übersetzen mit ungefähr, nur das Problem ist, dass seine Schüler, sie haben sein Wissen verloren gehen lassen. Dumm gelaufen. Die haben niemanden gehabt, er hat niemanden gehabt, der das aufgeschrieben hat, geordnet hat, weitergegeben hat. Nicht gehabt. Er hat unterrichtet, wie hier sitzen, aber hat keiner mitgenommen. Okay? Deswegen, das hält nicht nur vom Gelehrten, das hängt auch von den Leuten ab, die ihm zugehört haben. Aber er sagt, Al-Layth ibn Sa'ad, afqah min Malik, kennt sich besser aus als Imam Malik. Aber warum Imam Malik ist übrig geblieben und der andere nicht? Also sein Wissen. Das ist ein Geheimnis, Allah subhanahu wa ta'ala. Kann sein, hängt zusammen mit seinem Ikhlas, kann sein, hängt zusammen mit anderen Faktoren, Allah. Darüber können wir nicht urteilen. Wie dem auch sei, wir machen genau das Gleiche. Wir haben jetzt hier kein Buch eines bestimmten Madhab. Ich habe die Zeit schon überschritten. Er hat mich nicht darauf hingewiesen. Wir haben, ich sage diesen einen Satz noch, machen wir Stopp, inshallah. Wir haben hier jetzt nicht das Werk eines bestimmten Madhab. Und warum machen wir das nicht? Und warum ist unsere Vorgehensweise trotzdem islamisch gesehen, inshallah ta'ala, in Ordnung? Könnte jemand sagen, ja, nimm doch ein anderes Buch. Ja? Das werden wir, inshallah ta'ala, nach der Pause beantworten. Möge Allah euch belohnen. Und wir machen jetzt inshallah, wie wir gesagt haben, Viertelstunde Pause und dann machen wir weiter. Sallallahu alaihi wa sallam.